Aufgabe: Clownwortrutsche mehrsprachig. Diese Aufgabe ist eine Teamaufgabe, die du mit deinem Nachbarkind zusammen machen kannst. Asa und Oso rutschen gerne und rufen sich dabei Wörter in ihrer Clownsprache zu. Kennt ihr lustige Wörter in anderen Sprachen? Sagt sie euch gegenseitig vor und sprecht sie nach.